Achtes Kapitel: Die Verluststatistik mittelalterlicher Handschriften als Beweis für die Vernichtung der echten Überlieferung. Im Wesen der universalen Fälschungsaktion liegt mit inbegriffen, dass die wirkliche Geschichte aus der Überlieferung gestrichen, das heißt, die echten Geschichtsquellen vernichtet wurden. Wir befinden uns in der Lage, einen Beweis von mathematischer Sicherheit in der Hand zu haben, dass die wirkliche deutsche, die germanische Geschichte des Mittelalters von der Fälschergenossenschaft systematisch ausgelöscht worden ist. Und zwar können wir diesen Beweis aus der Verluststatistik der mittelalterlichen Handschriften führen. Zuerst einige erläuternde Vorbemerkungen. Hält man unter den mittelalterlichen Historien, Chroniken usw. Umschau, so macht man eine allgemeine Beobachtung, die nichts Befremdendes an sich zu haben scheint. Fast jedes Geschichtswerk liegt nämlich in verschiedenerlei Gestalt oder, wie man sagt, in mehreren Rezensionen, Redaktionen vor. Dasselbe Geschichtswerk zeigt in den erhaltenen handschriftlichen Exemplaren Verschiedenheiten und Abweichungen, die in einzelnen Fällen sehr beträchtlich sind. Diese Verschiedenheiten können sich auf den Umfang, die Anordnung, den Inhalt, die Sprache usw. erstrecken. Die Forschung erklärt diese Erscheinung dadurch, dass entweder der Verfasser selbst sein Werk einmal oder mehrfach umgeändert, also verschiedenen Bearbeitungen in die Welt gesetzt habe, oder dass die späteren Abschreiber ihre Vorlage nicht so und in dem Umfange, wie sie ihnen gegeben war, kopierten, sondern einzelne Daten und Angaben als unwesentlich fortließen, hier und da aus anderen Werken herstammende Zusätze machten, Umänderungen vornahmen, wenn und wo sie sich besser als der Autor über die Dinge unterrichtet dünkten. Die Geschichtsforscher weisen dann noch darauf hin, dass sehr viele Abweichungen in den Abschriften eines Werkes ihren Grund in den flüchtigen Arbeiten der Kopisten oder auch darin hätten, dass ein Abschreiber seine unleserlich geschriebene oder vielleicht schadhafte Vorlage an manchen Stellen unrichtig gelesen habe oder überhaupt nichts entziffern konnte. Gegen diese Argumente lässt sich vorläufig nichts einwenden. Wir werden aber im Fortgange der Untersuchung die Erfahrung machen, wie sehr es in den einzelnen Fällen mit solchen Erklärungsversuchen hapert. Naturgemäß muss die historische Forschung der Originalhandschrift eines Werkes, das heißt derjenigen Handschrift, die der angebliche mittelalterliche Autor selbst geschrieben oder unter seiner Aufsicht von einem anderen hat schreiben lassen, die größte Bedeutung beilegen. Ist daher das Original eines Werkes erhalten, so steht es im Mittelpunkt jeder Untersuchung und die Abschriften werden erst in zweiter Linie herangezogen. Ist jedoch eine Originalhandschrift nicht mehr vorhanden, so hat sich die historische Kritik die Frage vorzulegen, welche von den oft zahlreichen Abschriften die beste und vertrauenswürdigste sei. Es muss ermittelt werden, welche Abschrift die Eigentümlichkeiten des verlorenen Originals am reinsten beibehalten hat, dem Original am ähnlichsten geblieben ist. An dieser Aufgabe arbeitet ein besonderer Zweig der historisch-literarischen Kritik, die Textkritik. Die Textkritik und im Bunde damit die Quellenkritik, die festzustellen hat, was einem Autor ureigen ist und welche Nachrichten und Angaben er anderen Schriftstellern und welchen entnommen hat, haben gewaltig dazu mitgewirkt, dass in dem ungeheuren Wust und Wirrwarr der literarischen Überlieferung heute einigermaßen Übersicht möglich ist und Ordnung herrscht. Ich stehe nicht an, es auszusprechen, dass ich ohne die mühevolle Vorarbeit der Herausgeber der Monumenta Germaniae Historica, deren Erfolge sich vorzugsweise auf die Text- und Quellenkritik gründen, nicht in der Lage gewesen wäre, für die Tatsache der spätmittelalterlichen universalen Geschichtsfälschungsaktion die Fülle der Beweise anzuführen, die mir jetzt zu Gebote steht. Ein sehr wichtiges Resultat der text- und quellenkritischen Untersuchungen, das aber merkwürdigerweise von der historischen Forschung in seiner gewaltigen Bedeutung ganz unbeachtet geblieben ist, betrifft die Erhaltungs- bzw. Verluststatistik der mittelalterlichen Handschriften. Einmal angenommen, Die literarische Überlieferung sei in ihrem Kern echt, das heißt wirklich historisch. So wäre es gar nicht verwunderlich, wenn im Laufe der Jahrhunderte manche Handschriften, Originale und Abschriften verloren gingen. Auffallend ist vielmehr, dass sich an manchen Orten so viele archivalische Schätze aus alter Zeit erhalten haben. Kerner sagt von dem Bestande des Staatsarchivs zu Siena: Führt man sich vor, welche Stürme über dieses Land Italien im Laufe der Jahrhunderte dahin gebraust, wie viel feindliche Scharen mit Schwert und Brandfackeln sich über die Halbinsel ergossen, so ist man billig erstaunt, in den Archiven noch so zahlreiche Denkmalen der Vergangenheit zu begegnen. So findet man im Staatsarchiv zu Siena in fast ununterbrochener Reihenfolge die Entwürfe der abgesandten Briefe vom Jahre 1368 an. Die Originalien der eingelaufenen schreiben sogar von der Mitte des 13. Jahrhunderts ab. Die Kaiserurkunden reichen tief in die Periode der Karolinger zurück. Der Reichtum ist so außerordentlich, dass es den Anschein gewinnt, als ob kein Blatt verloren gegangen sei. Eine solche lückenlose Erhaltung kommt fast einem Wunder gleich, wenn man bedenkt, wie nachlässig Urkunden, Akten und literarische Werke in früheren Zeiten an feuchten und feuergefährlichen Plätzen aufbewahrt wurden. Nach der Überlieferung gibt es doch kaum ein wichtiges Gebäude, das im Mittelalter nicht wenigstens einmal abgebrannt wäre.